Einen schönen guten Tag. Hallo. Willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite mit dem Auswärtsjedi und dem Zahlenende. Genau. Ja, hier boxt der Papst den Kettenhemd. Ich dachte hier steppen Bären. Ja, zusammen mit dem Papst, der im Kettenhemd boxt. Der Papst boxt Bären. Ja. Was da wohl Peter dazu sagt. Ich wollte gerade fragen. Und hier die Greta Thunberg. Keine Ahnung. Hat sie in Schweden Bären? Bestimmt. Die sind doch eher in Finnland, oder? Schweden, Finnland, Dänemark, das ist doch alles irgendwie Kanada, oder? Nein. Nicht? Nee. Okay. Na, geografisch bin ich jetzt nicht so firm. Wollen wir jetzt gleich mit wirren Thesen einsteigen? Ich wollte nur kundtun, dass ich von Geografie keine Ahnung habe. Also, gut, dann steigen wir mit anderen Themen ein. Vielleicht hast du davon Ahnung. Ich hätte da nämlich eine Frage. Ich habe ein Paradox. Du hast ein Paradox? Ja, und da könntest du mir mal weiterhelfen. Ja, weil ich ja staatlich geprüfter Paradoxoniker bin. Genau, ja, du bist Philodings, Suff. Suff, ja, genau. Suff, Philosoph. Philosoph und denkst auch manchmal nach. Auf alle Fälle, jetzt haben wir so eine Frage, und zwar, liebe Zuhörer, für alle, die ihr euch nicht auskennt, im Notfall einfach mal, keine Ahnung, googeln. Und zwar geht es um Sex. Da habe ich von gehört. Genau, also nicht alle unsere Zuhörer haben das, dementsprechend. Es geht um Sex, und zwar geht es um eine Sexstellung. Ja. Möchtest du jetzt Ratschläge von mir zu deinen Sexstellungen haben? Nein, es geht um. Möchtest du mir was sagen? Nein, es geht um eine Paradoxie. Und zwar, pass auf, wenn Mann und Frau sich ganz, ganz arg lieb haben, dann steigen die miteinander in die Kiste. Und dann gibt es verschiedene Optionen, wie die sich ineinander stecken können. Ich find's jetzt schon eklig. Und es gibt so verschiedene Stellungen, die Mann und Frau einnehmen können. Es gibt so die Missionarstellung, da haut er sie mit einer Bibel. Und ja, also ich dachte, bei Stellungen geht's immer drum, im Bett, auf dem Sofa, auf dem Küchentisch oder auf dem Stroh. Nein, das ist die Position wo. Ah, okay. Das ist Lage. Ah ja, okay, I get it. Also, es gibt ja so Sachen wie Missionarstellung, da haut er sie quasi mit einer Bibel zu Brei. Ja. Oder es gibt Doggy, da treibt es mit ihrem Hund und sie schaut zu. Ist aber, scheiße, die Frauen haben doch alle mittlerweile Chihuahuas. Also ich kann nicht bestätigen, dass der deutsche Mann so unterbestückt ist. Früher platzten Kondome. Auf alle Fälle. Und die platzten Chihuahuas. Ja. Okay, Fakt ist, es gibt auch eine Stellung, die nennt sich Reiterstellung. Ja. Auf Englisch Cowgirl. Ja. Ja. Dabei liegt der Mann auf dem Rücken und die Frau sitzt genüsslich drauf und macht quasi diesen Michael Mittermeier dieses Bedeuten auf und ab. Genau, Deckenlamellen Werbespot Gag quasi dieses okay. Meistens hat sie dann Lasso dabei und keine Ahnung und trägt sie Stiefel? Das hängt glaube ich ab von den Gelüsten der Leute. Okay. Also, sie braucht keine Cowboy-Stiefel tragen, um das mal klar zu machen. Auf alle Fälle, jetzt ist es so, diese Stellung heißt Cowgirl. Ja. Wenn diese Dame sich jetzt rumdreht, dem Mann quasi die kalte Schulter und ihren Rücken zeigt, okay, dann nennt sich diese Stellung Reverse Cowgirl. Ja. Okay. Umgedreht. Reiterstellung im Deutschen, im Englischen Reverse Cowgirl. Ja. So. Wenn jetzt... Die Erläuterung war wichtig, damit die Leute nicht glauben, die Frau macht Handstand. Genau. Wenn jetzt Männlein und Männlein... Ja. ...miteinander in die Horizontale gehen. Ja. Da gibt es ja auch durchaus verschiedene Stellungen. Da gibt es auch Doggy, das heißt auf Deutsch, der eine bumst den Schäferhund, der andere bumst den Chihuahua. Je nachdem, was die Männer halt zusammen so für Tierchen haben. Genau. Und... Wenn jetzt Reiterstellung scheitert unter der Prämisse auf, weil beide in die Horizontale sollen. Nee, also genau darauf geht's jetzt. Also wenn jetzt quasi Männlein und Männlein dieses Reverse Cowgirl Ding machen, wäre das ja rein sprachsexistisch blöd. Das kommt drauf an. Also wenn der passive Part eine Drag Queen ist, dann wäre es nicht blöd. Okay, aber wenn jetzt Männlein und Männlein. Ja. Keine Ahnung. Siegfried und Roy. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass einer von den beiden eine Drag Queen ist. Oder, Jens Spahn und Kevin Kühnert. Wenn die beiden zueinander finden und quasi koalieren, korpulieren und einer von beiden oben dem anderen den kalten Rücken zeigt. Dann würde mich da interessieren, wer von den beiden der passive Part ist. Das kann ich dir sagen, ich darf's aber nicht. Das wäre jetzt hier, politisch nicht korrekt. Auf alle Fälle. gehen wir mal weiter in diese Geschichte. Wir kommen dieser ganzen Paradox hier nicht näher. Wenn jetzt also Männlein und Männlein miteinander Reverse Cowgirl machen, ist das sprachlich falsch. Es müsste also Reverse Cowboy heißen, weil das ist ja ein Junge, also ein Mann. Reverse Cowboy. Das jetzt ist aber wissen wir seit Brokeback Mountain, ja, Cowboys sind schwul. Wenn jetzt also ein Reverse Cowboy, also ja, ein umgedrehter, schwuler Cowboy, ja, der ist also umgedreht. Ja. Er ist also vom anderen Ufer. Ja. Er ist also gar nicht schwul. Er ist eine doppelte Negation, ja. Er ist eine doppelte Negation. Das heißt auf Deutsch, es funktioniert nicht. Wie heißt dann diese Stellung? Weil Reverse Cowboy kann es ja nicht sein. Also, ich finde es von dir sehr sexistisch, dass Männer im Cowgirl-Beruf nicht arbeiten dürfen. Ja, wenn sie Drag Queen sind, geht es ja. Aber ansonsten, ne, vielleicht, ich meine, Männer können ja auch Krankenschwester werden. Warum sollen sie nicht auch Cowgirl werden sollen? Sind Männer Krankenschwestern? Bestimmt. Sind die nicht einfach Krankenpfleger? Ja, also sind sie Krankenschwestern. Ist ja das Gleiche. Nein, Krankenpfleger. Ist das Gleiche. Ja, aber es ist ein anderes Wort. Es heißt Krankenpfleger, Krankenpflegerin. Das heißt, Krankenbruder gibt's ja nicht. Und deswegen hat man auch die Krankenschwester abgeschafft. Sie heißt jetzt Krankenpflegerin. Sie heißt vor allen Dingen Gesundheits- und Krankenpflegerin, aber das führt zu weit. Ja, okay, ich verstehe dein Problem. Fakt ist, also Reverse Cowboy kann es nicht geben, weil der Mann, der Reverse Cowboy ist ja quasi nicht schwul. Das heißt auf Deutsch, er findet in diesem Akt überhaupt nicht statt. Vielleicht wird er ja in der Stellung, während er sie einnimmt, kurzzeitig heterosexuell. Ja, aber dann. Oder ist er dann bi? Möglich. Oder ist es dann quasi ein Schrödinger-Schwuchtel? Quasi. Schrödingers Fuchtel. Dann musst du lange. Du, Klappe auf, Klappe zu. Ist er schwul, ist er nicht schwul? Also das heißt auf Deutsch, in dem Augenblick darf der Mann, der auf dem Rücken liegt, die Augen nicht aufmachen, weil er darf ja nicht wissen, ist dieser Mensch gerade schwul, nicht schwul, beides, also, oder nichts von beidem. Ich glaube, für denjenigen, der auf dem Rücken liegt, ist das relativ egal. Derjenige, der reitet, muss die Augen zumachen. Muss der Schrödingers Katze die Augen zumachen? In dem Fall, das ist ja eine Variante von Schrödingers Katze. Also ich meine, für denjenigen, der da reitet, spielt das ja jetzt eine Rolle, ob er schwul ist oder nicht. Für den anderen gilt der gute alte Lidl-Spruch, Loch ist Loch. Okay. Gut, dann haben wir das jetzt mal geklärt. Es ist also Reverse Cowboy. Gibt es mit Schrödingers... Genau, das ist mit Schrödingers Spruchtel. Mit Schrödingers Spruchtel. Liebe Gang-Community, falls ihr den Ausdruck Spruchtel blöd findet, es gibt... Aber das ist okay. Es funktioniert in dem Fall einfach schöner. Ja, ja, genau. Also aus worttechnischen Gründen muss das jetzt einfach mal. Weil Political Correctness wäre in dem Fall ja als dann quasi Schrödingers Homosexueller. Das klingt so. Ich bin politisch nicht korrekt. Das klingt so wie Jürgen Habermas. Jürgen Habermas ist Schrödingers Schwuchtel? Nein! Gott bewahre! Aber ich bin jetzt echt gespannt, wie wir von diesem Thema auf unseren Fakten über uns... Schade, dass wir keine Trainer mehr haben, oder? Ja. Vor allem, wenn ich überlege, was für ein Spielchen wir uns überlegt haben, wie wir unseren random Fakten über uns... Wir ziehen uns aus und gucken, wer den längeren hat, oder was? Nein. Das wird die Zuhörer bestimmt freuen. Nee, das wird sie ärgern, weil sie es nicht sehen können. Also Fakt ist, wir brauchen jetzt eine Überleitung... Die wird einfach, ja. Wir brauchen keine Überleitung. Genau. Meine Damen und Herren! Liebe Kinder! Jetzt dürft ihr wieder zuhören. Liebe Kinderinnen und Kinder! Wir haben eine Rubrik in unserem Podcast, die da heißt Random Fakten, Fakten, Fakten über uns. Und in dem Fall haben wir so ein Spielchen überlegt, wir haben beide eine Mutter. Zumindest hatten wir zuletzt eine, ja. Jo. Die haben alle jeweils Geburtstag. Genau. Und wir nehmen jetzt einfach mal den Tag, an dem sie Geburtstag hat. Ja. Und vergleichen miteinander. Und jetzt müssen wir uns nur entscheiden, höher oder tiefer, wer gewinnt. Da du die Vorgabe gemacht hast, sage ich, dass Hoch sein Faktum preisgeben muss. Hoch muss sein Faktum preisgeben? Ja. Okay. Deine Mutter hat am? Ersten Geburtstag. Meine am 29. Nee. Dann ist das Ding durch. Ja, schön. Mein Faktum über mich ist, dass ich noch nie im Straßenverkehr einen Punkt in Flensburg einkassiert habe. noch eine Geldstrafe zahlen musste für irgendwas im Straßenverkehr. Hast du überhaupt einen Führerschein? Ja, klar. Ich habe sogar einen Fahrradführerschein mal gemacht hier in Baden-Württemberg. Ein Fahrradführerschein? Ein Fahrradführerschein habe ich auch mal gemacht. Ich habe einen Autoführerschein und ich habe einen Fahrradführerschein. Ich habe noch nie eine Geldstrafe für Fahrrad oder Auto oder sonstiges zahlen müssen. Geiler Scheiß. Wann bist du zuletzt Auto gefahren? Ja, schon eine Weile her. Okay, wie oft bist du Auto gefahren? Jo, schon ein paar Mal. So ein paar, so dreimal? Nein, natürlich nicht. Aber dementsprechend und auch mit dem Fahrrad noch nie irgendwas kassiert. Okay. Wunderbar. Das war Fakten über mich, random. Ja. Ist doch schön. Ja. Du bist quasi so ein richtiger Preuße. Nö. Immer obrigkeitshörig. Nö, aber wenig fahrend. So, wenig okay. Fahrend. Aber verreisend. Damit kommen wir zum Thema. Heute haben wir zwei Themen, Reisen und Weilen. Was wollen wir als erstes besprechen? Urlaub und oder Weilen? Machen wir das Erfreuliche und reden über Urlaub. Okay. Wann warst du letztes Mal im Urlaub und wo? Dann müssen wir darüber reden, was du als Urlaub definierst. Reise, also nicht die Eltern besuchen. Ja gut, damit wäre mein letzter Urlaub nämlich schon raus. Das war nämlich Karneval. Da war ich bei meinen Eltern. Dann ist das ziemlich genau ein Jahr her, da war ich ein verlängertes Wochenende in München. Okay, wann hast du das letzte Mal das Land verlassen? Das letzte Mal das Land verlassen? Das Bundesland? Nein, also... das letzte... Deutschland. Ja, Deutschland. Oh Gott. Lange her. Ja, warst du mal am Meer, so? An der Nordsee, Ostsee? Ich bin absoluter Nicht-Urlauber. Schwäbisches Meer? Das ist Bodensee, ne? Bodensee. Am Bodensee war ich auch. Vor 2 Jahren habe ich mich aber artig auf der deutschen Seite gehalten. Okay, aber da hast du einen schönen Strand ein bisschen... Da war ich einen Abend in Friedrichshafen. Also du machst nie Urlaub? Ich mache selten Urlaub tatsächlich. Also das letzte Mal im Ausland war ich vor vielen, vielen Jahren, 2012. Da war ich in Budapest. Seitdem war ich tatsächlich 3 oder 4 Mal in München. Das war gar nicht so absichtlich geplant, aber das hat sich dann ergeben, dass ich verlängerte Wochenenden in München verbringen kann. Das ist ja ein hübsches Städtchen, ja. Wo man viel machen kann. Und ja, ansonsten. Letztes Jahr habe ich ja beispielsweise, da war ich ja mit beruflicher Neuorientierung beschäftigt, wie das so schön heißt, wenn dein Arbeitsvertrag nicht verlängert wird. Und da musste ich noch so Resturlaub abbummeln und da war quasi bis kurz vor jetzt muss ich in Urlaub nicht klar, wo ich unterkomme. Oder ja doch, so Pi mal Daumen. Da habe ich Urlaub in Schwaben gemacht, auf der Schwäbischen Alb. Ah, okay. Also du bist dann quasi so ein Hotel und dann halt dort wandern. Ich bin von hier aus immer los morgens und habe Tagestouren in die Umgebung gemacht. Also bist du ja nicht in einem Hotel, sondern tatsächlich von zu Hause? Von zu Hause? Warum soll ich Geld ausgeben? Ich bin mittlerweile lang genug hier, um mindestens so knauserig zu sein wie eine ganze schwäbische Großfamilie. Ja, auf der Schwäbischen Alb kann man ja auch schön hausen und dann quasi hinten raus Richtung Ostalb. Ja. Zur Aale, Bobfinge. Kann man, aber so andererseits, mich haben ja so auch so andere Sachen interessiert, wie sämtliche S-Bahn-Endhaltestellen im VVS-Netz, die kenne ich jetzt alle. Ja gut, da kommt man ja gar nicht so viel auf die Schwäbische Alb, sondern da kommt man ja vor allem eher Richtung Calw raus. Das musste ich ja aber auch noch halt mitnehmen, solange ich noch das Netzticket hatte. Ja, klar. Genau. Wobei man damals sagen muss, da sind ja die S-Bahn-Haltestellen gar nicht das Spannende, weil mit dem Netzticket kannst du ja wirklich noch drüber hinausfahren. Da kannst du auch solche kleinen Käfer wie Plüderhausen oder sowas anfahren. Ja, ich habe aber eine Allergie gegen Busse. Nee, du fährst dann mit dem R8 oder mit dem, also mit den Regionalbahnen. Die Regionalbahn, also Plüderhausen erreicht man nämlich tatsächlich mit dem Zug. Also okay. Das wäre jetzt halt auch noch eine Option gewesen. Also wenn ihr das Netzticket noch gehabt hättet, Ja, der Cem Özdemir hat es mal irgendwann, glaube ich, erzählt. Der hat dann auch gemeint, von wegen, er fährt mit der S-Bahn bis nach Bad Urach. Das wage ich zu bezweifeln. Gerüchte? Hat er erzählt, als er die AfD im Parlament zusammenfalten wollte. Das ist die S9¾ wahrscheinlich. Ja, bis heute hat er nicht beantworten wollen, mit welcher S-Bahn er da fährt. Aber Fakt ist, ich glaube, in die Richtung kannst du auch recht weit fahren. Ich glaube, bis Nuttingen und da fährt tatsächlich keine S-Bahn hin. Das ist richtig, ja. Genau, aber bis nach Nuttingen kannst du, glaube ich, fahren mit dem Netzticket. Mhm. Ja, und okay. Dementsprechend, ja, also ja. Nee, also ja, tatsächlich. Also wie gesagt, ich bin ja jetzt erst seit 3 Jahren hier in Stuttgart. So viel Urlaub hatte ich dann gar nicht tatsächlich. Und dann wollte ich doch erstmal auch die Region kennenlernen, in der ich wohne. Ja, und davor halt dann studiert und da macht man ja kaum Urlaub. Davor habe ich studiert und dann war ich noch so 2 Jahre arbeiten. Aber da war auch nicht so wirklich viel Zeit für Urlaub. Ich habe auch gar nicht den Sinn, ich begreife bis heute nicht so wirklich den Sinn hinter Urlaub. Andere Kulturen zum Beispiel? Ich bin aus dem Rheinland nach Schwaben migriert. Noch mehr fremde Kultur brauche ich nicht. Die griechische Kultur, die spanische Kultur, die italienische Kultur. Ich wohne in Stuttgart. Also griechische Kultur habe ich, wenn ich nach Bad Cannstatt rausfahre. Okay. Und spanische? Da gibt es einen ziemlich guten Spanier am Hans im Glückbrunnen. Ja, aber es ist ja nicht nur das Essen. Ich rede doch nicht mit fremden Menschen. Also Urlaub ist für mich tatsächlich... Wenn ich wegfahre, dann gucke ich mir Museen und so einen Scheiß an. Ja, das... Meinst du, ist das dann wiederum nicht... Kulturmäßig. Ich brauche auch Stadt. Also, ich weiß ja, so, es gibt ja so Stadtmenschen, die fahren dann irgendwie in die Einsamkeit, in irgendwelche Hütten, im Schwarzwald oder ans Meer, in so komische kleine Fischerdörfer. Ich würde mich nach 3 Tagen gnadenlos langweilen. Ja... Ja, ja, ja. Das ist, ich muss mein Umfeld quasi mitnehmen. Ja. Okay, das brauche ich. Ich kann mich tatsächlich an den Strand fläzen und einfach nur. Genau, ich meine, du warst ja, du siehst gut erholt aus, du warst jüngst in Urlaub. Genau, ich habe mich nach Zypern begeben. Nach Zypern. Nach Zypern. Damit ist in den, jetzt. In den nördlichen oder in den südlichen Teil? In den südlichen besatzten, britisch besatzten Teil, nicht in den nördlichen, türkisch besatzten Teil. Okay. Ja. Wenn man dazu sagen, Zypern ist ja dreifach besetzt. Es ist einmal irgendwie im Norden besetzt von den Türken, im Süden sind noch Resttruppen der Briten und zwischen dem Norden und dem Süden stecken ja noch so ein paar Blauhelmsoldaten und passen auf, dass die Zypern-Türken und Zypern-Griechen. Im Süden wohnen die Zypern-Griechen und im Norden wohnen die Zypern-Türken. Ja. Und die Türken sind ja 1974 da eingefallen und haben gesagt, wir wollen da mal so unser Stück vom Kuchen. Ich dachte von Zypern. Ja, ist ja ein Kuchen quasi. Zypern ist ein Kuchen. Ja, ein ziemlich leckerer. Sahnetorte? Nee, Zypressenkuchen. Ah, Zypressenkuchen, okay. Auf alle Fälle, ja, die kriegen das ganz gut gebacken, weil es ist nämlich ziemlich heiß da. Ja. Also wer so sieht, 25 Grad Durchschnittstemperatur. Klingt doch vertretbar. Und denkt, heute hat es 22, morgen hat es 28. Nee, nachts hat es 20, tagsüber hat es 30. Das ist der Durchschnitt. Ja, das ist doch super. Ja, also ich bin den Weg des Mitteleuropäers gegangen. Erst weiß, dann rot, dann braun. Ja, genau. Also ich meine, ne, also wenn ich mir die so anschaue, ich fühle mich gleich wie in der Türkei. Ja, also erst, wie gesagt, mitteleuropäischer Weg. Erst weiß, dann rot, dann braun. Und, ja, also, wobei, wir wollten nicht über Wahlen reden, das war mal nachher erst. Ja. Ja. Bitte. Auf alle Fälle. Der war einfach zu schlecht. Ja, wir waren in Ayia Napa. Allerdings im Mai ist da noch nicht so viel los. Das ist gut, weil so ab Juni, Juli, August ist es eigentlich der zweite Ballermann. Klingt traumhaft. Nee, ist es eben nicht. Also es ist ein Dorf, da wohnen, keine Ahnung, 2500 Menschen. Und ich würde mich langweilen. Und 10.000 Touristen. Ich würde mich immer noch langweilen. Die 10.000 Touristen, die merkst du auch tatsächlich an, dass die Stadt quasi wirklich prägen, weil das sind ein Souvenirshop neben dem anderen, eine Boutique neben dem anderen. Also, die hatten dann wahrscheinlich momentan zu, oder? Nee, die haben jetzt offen schon. Ach so. Also ich gehe mal da ganz stark davon aus, dass sie quasi zum Großteil... so im Dezember alle zu haben. Okay. Oder die gehören irgendwie, das sind wahrscheinlich irgendwie Ketten, das sind dann so 25 Brüder, die 25 Geschäfte betreiben. Ja, durchaus möglich. Okay. Also Fakt ist, es ist, ja, der Ort selber war jetzt nicht so spektakulär. Kulturell ist es natürlich toll, weil du hast neben der Hitze natürlich auch ganz viel Überreste zu sehen. Also Zypern hat ja eine bewegte Vergangenheit der Besatzung. Besetzt von den, oder gehörte zu den Ptolemäern, dann zu den Römern, ja. Dann zu den Byzantinern, dann zu den Osmanen, dann zu den Briten und irgendwie haben alle da, wann immer sie einmarschiert sind, irgendwie den Rest davor ziemlich platt gemacht und aufgeräumt und weggebatscht. So gehört sich das ja. Und dementsprechend ist auch das Wort des Urlaubs Überreste gewesen eigentlich. Vor allen Dingen nach dem Gang ans Buffet, oder? Ja, das war auch teilweise. Ja, wir hatten einen Stromausfall an einem Frühstück. Das ist natürlich toll, weil dann geht auf einmal der Kaffeeautomat nicht. Oh. Und wenn du dann am Buffet stehst, dann kommen wir gleich noch drauf, warum ich einen österreichischen Dialekt spreche oder einen österreichischen Akzent spreche. Ich hatte irgendwie Angst. Ich dachte, wir klammern das südlichste Bundesland aus heute. Das haben wir nicht. Das Problem ist, jetzt erzähl's. Also, wir hatten da an einem Abend, wir hatten ein Zimmer raus zur Bühne, wo dann abends immer Programm war. Und da war dann ein Musiker, der sagte, also spielte dann so ein paar Nummern und dann sagte er so, ja, hier sind Deutsche da. Sind Briten da. Sind Schweizer da. Sind Russen da. Und er ging dann noch mit Polen und mit Zypern und Griechen, Spanier, Italiener, und dann war er irgendwann so in diesem Drang zu sagen, okay, hab ich irgendwie vergessen. Ja. Und dann sagt einer, Österreich, Austria. Und hat den rechten Arm gehoben dabei. Na, und dann fragt er so, okay, are there people from Austria? Und auf einmal, und wir dachten so, die sind doch nochmals alle in Ibiza. Auf alle Fälle, ne, es waren tatsächlich ein Arsch voll Österreicher da. Oh mein Gott. Und wir waren auch bei einem Ausflug. Und da saßen wir tatsächlich in einem Reisebus mit, ja, gefühlt 60 Österreichern und Österreicherinnen. Klingt doch traumhaft. Und das Schöne ist, wir hatten links neben uns, vor uns quasi so leicht versetzt, saß eine Dame. Wir nannten sie liebevoll Springfrosch und Springteufel. Denn wann immer der Bus anhielt, ja, auf das wir dann aussteigen konnten, ja, war sie die Erste, die stand. Das heißt auf Deutsch, wenn ein Bus anhält, steht sie auf. Ja. Dass sie den rechten Arm nicht gehoben hat, war schon überraschend. Aber auf jeden Fall, sie springt auf und greift nach ihrer Tasche. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr pragmatische Gründe hat, weil sie die nächste Gelegenheit nutzen wollte, um auf Toilette zu gehen. Ja, aber sie brauchte dann immer ewig lang, bis sie ihre Tasche da hatte. Also es ging wirklich nur darum, dass sie als Erste steht. Okay. Wir hatten auch spekuliert, dass ihr Mann bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Weil? Er war ein Cabrio-Fahrer. Und an einer Ampel schoss er ran, bremste, sie sprang auf und in dem Augenblick rumste ihm einer hinten rein. Sie konnte quasi rausfliegen und er... Ja, tragisch. Okay, ja, es ist echt tragisch. Tragisch. Also Fakt ist, dadurch, dass sie immer quasi aufspringt, war sie gesichert. Das ist super, ja. Ja, und man muss dazu sagen, die Frau hat so einen Schwung drauf, dass quasi wirklich alles, was sich ihr in den Weg stellt, wenn sie aufsteht. Und die war auch bei uns im Hotel. Das ist eine Urgewalt von einer Frau. Eine Urgewalt von einer Frau. Und dabei ist sie noch nicht mal so richtig wumsig, sondern tatsächlich einfach nur flink... Wie eine Lawine. Wie eine Lawine, ja. Genau. Okay. Was ist weiß und stört beim Essen? Eine Lawine. So, da war den Augenmacht. Okay. Auf alle Fälle, wir hatten einen Arsch voll Österreicher. Schweizer hatten wir natürlich. Kannst du auch Schweizerdeutsch? Natürlich. Wenn du aus einem Kuchkästchen rauskommst. Nein, nicht so wirklich. Was bin ich froh, dass das dein Mikrofon ist und du das gleich putzen nicht musst. Nicht so wirklich. Nein, Schweizerdeutsch kann ich nicht so richtig gut. Das kriege ich nicht hin. Okay. Das ist, nee. Man muss ja nicht alles können. Nee, also das kriege ich nicht so richtig hin. Ja, vielleicht trainiere ich mir das als einzigen Akzent hier an, damit ein bisschen Abwechslung dran ist und du hier nicht dir nicht mit sämtlichen Nationen und Mundarten es verscherzt. Och, na, auf alle Fälle, man hat in dem Bus auch den Unterschied zwischen Österreichisch und Österreichisch gemerkt, weil du hast tatsächlich die Wiener gehabt und du hast natürlich Steirer gehabt und also es ist durchaus bunt gemischtes Österreich da gewesen. Ich kann mir vorstellen, wie du da gesessen hast und deine arme, bedauernswerte Freundin immer darauf hingewiesen hast, das ist jetzt ein Steirer, das ist ein Kärntner, das ist ein Wiener, der kommt aus dem Wiener Osten. Nein, schlimmer! Denn die Holde hast jeglichen österreichischen Dialekt. Das weiß ich. Und genau deshalb gehe ich davon aus, dass du gebohrt hast. Nein, überhaupt nicht. Ich hab sie in den Arm genommen und gesagt, armes Tuk-Tuk, musst Österreichisch ertragen. Egal welches. Ich wäre auch entsetzt gewesen, wenn du nicht auch noch den Akzent kennst. Nein, ich hab's tatsächlich getröstet. Und das Schlimme ist, es war ihr Geburtstag. Und nein. Das heißt, sie bekam zum Geburtstag 60 Österreicher geschenkt. Das ist ja toll. Ja, freut sie dich. Ich könnte mir Schlimmeres vorstellen, aber... Und wie gesagt, wir hatten Stromausfall an einem Frühstücksdach. Kein Kaffee. Kein Kaffee aus der Maschine. Der nur, Filterkaffee. Nein, das geht ja. Naja, der Österreicher hat gesagt, ja, was ist denn da los? So kriege ich jetzt mal verlängert, ne? Zwei Straßen runter ist der Puff. Ja, und das Schöne, ja, soweit, es war noch ein Stückchen weiter. Woher weißt du, wo der Puff war? Nein, Ajinaba gibt es zumindest Stripclubs, die sind direkt an der Bushaltestelle. Ja, ja. Wobei man dazu sagen muss, das ist das Interessante, du hast in diesen südlichen Ländern ja eh ein ganz anderes Verständnis von Sexualität und Kirche. Im einen Regal stehen Ikonen, die du kaufen kannst. Mhm. Ja, im nächsten Regal liegen aus Olivenholz, Bäumen geschmirgelte Holzdildos. Hast du mir einen mitgebracht? Nein. Zu nichts zu gebrauchen, der Junge. Aber das ist so das Verhältnis, was dort halt herrscht. Das ist sehr spannend. Also entspannt würde ich es nennen. Ja, definitiv. Wir hatten auch bei den Postkarten durchaus sehr unterhaltsame Karten gesehen. Mhm. Also ja, es ist durchaus bunt. Sagen wir es mal so. Die haben auf jeden Fall ein entspanntes Verhältnis zu dem Thema. Okay. Ja, ansonsten Sonne, Sommer, im Mai schon so ein bisschen. Ich finde, es klingt verlockend. Also ich glaube, da ziehe ich aufs alten Teil hin. Ja, während hier quasi in Stuttgart der kleine November aus dem Mai abgeholt werden wollte, hatten wir eben schon den August im Mai. Ist was scheiße kalt, ja. Definitiv die bessere Wahl, weg gewesen zu sein. Wenn du natürlich zurückkommst, so nachts um 11 und so mit 60 Grad, so 30 Grad Sonne und dann hier in Stuttgart mit 0 Grad, ist das ein gefühlter Temperatursturz von 60 Grad. Ja, das ist natürlich weniger geil. Da lobe ich es mir doch, dass ich eher gar nicht in Urlaub fahre. Aber es war auf jeden Fall schön. Schön. War es erst mal auch in Zypern, oder? Ja, das erste Mal in Zypern. Davor war ich schon mal in Griechenland. Mhm. Ich war jetzt schon in Spanien. Ich war schon in Italien. Ich war schon in Frankreich. Zwar nicht an der Côte d'Azur, aber in Frankreich. Ich war schon in Slowenien. Jetzt fehlt, in Kroatien war ich auch schon. Zwar auch nicht am Meer, aber in Kroatien. Jetzt fehlt quasi zwischen Kroatien und Griechenland eigentlich Albanien? Albanien und dann Bosnien-Herzegowina. Und dann ich glaube, Kroatien hat nämlich keine direkte Grenze zu Albanien. Da ist noch so ein kleines Stückchen Bosnien. Ja gut, dann fehlen jetzt noch zwei Länder. Dann habe ich quasi den gesamten mediterranen Raum. Ich glaube, Lissabon, also wäre noch als Stadt schön so Portugal. Aber Portugal gehört ja schon zum Mediterran. Was eigentlich ist denn da? Monaco vielleicht noch wäre noch eine Option, aber ansonsten das war's. Gibraltar war ich schon. Dieses Ding, oh, in Großbritannien war der feine Herr auch schon. Ja, das war sowieso durch Jersey. Ha. Aber das ist ja wiederum im Atlantik. Genau, dieses Ding da, was ist denn das da? Wie heißt das Ding auf der anderen Seite von der Adria im Mittelmeer? Isthmus? Afrika, meinst du? Nee, die zwischen Griechenland und Italien ist die Adria und zwischen Griechenland und der Türkei ist der Bosporus. Ja, das ist ja nur oben das Stück, der Übergang zum Schwarzen, Ionisches Meer heißt das, oder? Ach, Ionisches Meer, ja genau. Ne? Ist dann, ja gut, die Türkei würde es doch fehlen. Ist dann nicht nach oben hoch Griechenland, die Türkei, ist dann nicht auch noch Nordmazedonien mit einem Anteil am Mittelmeer? Ey, das oder ist das schon Schwarzes Meer? Nordmazedonien? Nee, weil wenn, dann ist es auf jeden Fall links rum. Rechts rum kommt dann Portugal und Rumänien. Bulgarien und Rumänien. Genau. Portugal und Rumänien. Was beim ESC früher mal Former Yugoslavian Republic of Macedonia hieß, heißt ja jetzt Nordmazedonien. Ja, genau. Deswegen haben wir ja auch Süddeutschland, Österreich. Genau. Genau. Und Ostdeutschland ist dann halt Schlesien und Pommern und Königsberg. Genau. Ja, du hast das mit dem Mare Nostrum irgendwie ein bisschen wörtlich genommen. Na, also ich habe jetzt dann, glaube ich, das gesamte Mittelmeer zumindest auf der nördlichen Seite durch. Das ist nicht schlecht. Es würde jetzt, glaube ich, was fehlt denn dann noch? Ja, die Inseln gehören jeweils da zu den Ländern, also zu Italien und Frankreich und Spanien. Und Griechenland. Ja, also ich meine jetzt die Malta. Linken. Malta! Genau, Malta fehlt noch. Malta fehlt noch. Ja, wobei das ist ja eigentlich, die Malteser sind ja eigentlich ein altes britisches Steuerspar. Malteser sind Hunde. Ja, aber. Oder eine Süßigkeit, je nachdem. Ja, aber eigentlich ist Malta ja quasi neben Jersey das Steuersparparadies der Briten. Hm? Oder? Ist das ein eigenes Volk? Haben die eine Geschichte? Malta war Sitz des Malteserordens. Also hat schon eine bedeutende Vergangenheit. Ja, ist es ein Volk oder ist es so? Das ist bestimmt. Okay. Also wenn die eine eigene Hunderasse haben, dann haben die auch bestimmt ein eigenes Volk. Na gut, dann fehlt Malta. Dann fehlt noch Malta. Ja. Gut, Malta, Albanien und Bosnien-Herzegowina. Ich glaube, Nordmazedonien. Müsste mal gucken, ob die... Müssten wir mal recherchieren, solange der Staat noch besteht, ne? Vor allen Dingen auch. Wieso? Das ist ja Balkan. Das balkanisiert sich irgendwann alles. Noch kleiner. Ja, das kleiner geht immer. Notfalls gehen wir auf die Quantenebene. Okay. Ich kenn mich ja mit kleinteiligen Dingen im Urlaub aus. Ich kenne nämlich jeden verfickten Campingplatz von Flensburg bis Nieport. Ne? Noch ein Stückchen weiter runter. Jedenfalls da irgendwo in Belgien. Na gut. Die kenne ich alle persönlich. Da kann ich den Platzwart persönlich die Hand schütteln, weil meine Eltern mich auf sämtliche dieser Campingplätze geschleppt haben. Und mehr. Daher rührt das Urlaubstrauma. Ich bin so ein bisschen... Deshalb, also wenn Urlaub, dann... Ich habe gewisse Mindestanforderungen an meinen Urlaub und die besagen ein richtiges Bett, das man nicht zu einem Sofa umklappen kann oder einer Sitzecke und Frühstücksbuffet. Okay. Drunter mache ich es nicht. Und wenn irgendjemand mir um die Idee kommt, wir könnten ja zelten gehen, dann kündige ich diesem Menschen unter Umständen auch die Freundschaft. Okay, liebe Zuhörer, damit war es dann auch die Live-Option, wir spielen im Zelt oder sowas? Im Festzelt spielen wir. Also wir spielen auch so im Zelt, solange ich da nicht übernachten muss. Okay, ja, aber wenn du einen Durst trinkst und dann auf der Bühne umkippst und auf der Bühne pennst? Das ist was anderes. Das ist dann kein Urlaub. Das ist sowieso kein Urlaub, das ist Arbeit. Ah, okay. Also, falls ihr ein Festzelt habt, wir kommen. Genau. Und spielen bei euch auf der Bühne. Genau, liebe Sonja Merz. Kennst du die persönlich? Nee, aber die hört uns bestimmt zu. Also, weil wir sind ja der einzige Podcast aus Stuttgart. Und nee, wir sind ja der einzige, wir sind der Beste. Wir sind der beste Podcast aus Stuttgart und die Frau hat ja ein Gespür für Trends. Ja, der zweite Podcast aus Stuttgart, der irgendwie da existiert, der kommt irgendwie noch aus Heilbronn, also dementsprechend. Das ist ja schlimm. Nichts Ernstnehmendes. Ja, das ist ja schon aus Heilbronn ist noch nie was Gutes gekommen. Das ist schon wieder fränkisch-alemannisch da hinten raus. Also, genau. Da zieht es ja meist zusammen. Auf jeden Fall. Ja, das war Urlaub. Was kann ich noch erzählen? Wir waren. Du könntest ein Lob auf die Freizügigkeit singen. Ein Lob auf die Freizügigkeit? Ja. Also, dass du da hin konntest, nur mit deinem Personalausweis. Ja, da kann ich was erzählen. Und zwar, die Einreise und Ausreise waren jetzt gar nicht so entspannt, wie man es normalerweise in der EU gewohnt ist. Und dabei hast du noch nicht mal versucht, Zigaretten für mich zu schmuggeln. Denn ich musste, bereits in Stuttgart am Flughafen, musste ich meinen Personalausweis bei der Ausreise zeigen. Ja. Wir mussten nämlich bei einem Grenzpolizisten vorbei und dem den Ausweis zeigen. Ich musste meine Mütze abnehmen, ihm zeigen, die Haare sind auch noch da. Und dann tatsächlich bei der Einreise in Zypern, das ist sehr spannend, da kommst du an und dann stehst du vor einer Maschine, vor einem Terminal. Ja. Da legst du deinen Ausweis drauf und dann schaust du in eine Kamera und dann macht diese Kamera, also du scannst erst deinen Ausweis, machst dann ein Foto von dir und dann druckt dir diese Maschine einen Zettel aus. Mhm. Und mit diesem Zettel gehst du dann an einen Schalter, der jemand dementsprechend deines Zettels ist. Nämlich der Zettel hat links dein Foto, das du eben geschossen hast, was völlig beschissen aussieht. Und daneben stehen deine Daten, die das Ding vom Ausweis ziehen konnte. Okay. Diese Daten, die vom Ausweis gezogen werden, stehen dann da und du hast da entweder nichts quasi drüber oder du hast ein Kreuz drüber oder du hast einen Kreis drumherum. Und hast du ein Kreuz oder einen Kreis, gehst du links, hast du nichts, gehst du rechts. Okay. So. Warum? Oder eben andersrum. Fakt ist, okay, du musst an einen Schalter, der dir entsprechend ist. Du bekommst aber nicht die Information, warum das so ist. Und dann gibt es tatsächlich diesen einen Menschen, der da sitzt, der nimmt den Zettel, nimmt deinen Ausweis und der hat wahrscheinlich seinen ersten Tag und tippt dann mit Adler-Suchmethodik die Daten, die dieses Ding nicht hatten, in seinen Computer. Genau, das heißt mit einem Finger und jeden Buchstaben suchend. Genau. Und dann macht dieser Mensch Enter und geht in die nächste Zeile. Bis er am Zeilenende ankommt. Und so. Weiß nicht, dass man mit der Tabulator-Taste ins nächste Feld wechseln kann. Auf alle Fälle. Es zog sich in meiner Schlange, denn ich hatte ein Kreuz drüber. Irgendwann war der Mensch, der keine Kreuze und keine Kreise bearbeitet hat, gerade mal frei und winkte uns dann rüber. Ja. Dem zeigte ich meinen Zettel. Er guckte ihn an, guckte meinen Ausweis an, so, passt schon. Gab mir meinen Ausweis zurück und... Das war ein bayerischer Grenzbeamter? Ich durfte dann quasi gehen. Was machen bayerische Grenzbeamten in Zypern? Na, der hat es auf Zyprisch gesagt, quasi. Das ist mein zypriotischer Bayer. Er sagte auf Griechisch, passt schon. Jammers. Jammers. Oder so. Jo. Ja. Jassos. Auf jeden Fall. Da läufst du dann durch und dann bist du auch quasi im Land. Das Interessante ist, bei der Ausreise machst du diese Prozedur wieder. Mhm. Du gehst quasi wieder dahin, legst wieder deinen Ausweis dahin und gehst dann wiederum an diesem Terminal das Ding durch. Wenn du Brillenträger bist, hast du einen Spaß, weil diese Kamera kann durch diese Brillengläser nicht sauber. Das heißt, auf Deutsch, du nimmst deine Brille ab, siehst dann zwar nichts mehr, weißt nicht mehr, wo du hingucken musst, weißt aber, du sollst da hingucken. Das heißt, auf Deutsch, im Grunde guckst du irgendwo hin, nimmst ganz schnell die Brille ab, dann mach dann ein Foto und dann setzt du die Brille wieder auf. Hast du bei der Ausreise eigentlich das gleiche Zeichen nochmal bekommen? Ja. Siehst du mal, also die nehmen Datenschutz ernst. Und das Interessante ist, wenn du da ganz verzweifelt irgendwie versuchst, ein Foto hinzukriegen, links, rechts, dann musst du genau mittig sein, dann kann es auch sein, dass diese Maschine einfach irgendwann sagt, okay, leck mich, ich knips jetzt einfach. Und wenn du in dem Augenblick gerade irgendwie runterguckst oder irgendwas suchst oder was weiß ich was, dann knipst sie dich einfach so quasi Slapstick-mäßig. Ja. Und dann könntest du quasi mit diesem Foto hingehen und sagen, so, das bin ich und das ist mein Ausweis. Und dann denkst du auch so, nein. Dann sagt der Grenzwärter, zurück. Es steht auch dran, ja, falls Sie Hilfe brauchen, fragen Sie einen Service Officer. Da stehen dann zwei Damen, die eine steht da, die andere steht da, also am Eingang und am Ausgang. Und die sagen einfach nur, geh zur Maschine. Weil die können ja natürlich nicht mit dir an die Maschine gehen, weil die müssen ja aufpassen, dass jeder, der da durchkommt, auch irgendwie so einen Zettel dabei hat. Okay. Oder eben jemand, der da reinkommt. Ja. Dementsprechend, so viel zum Thema Freizügigkeit. Es war so freizügig nämlich nicht. Und bei der Einreise mussten wir dann auch nochmal unseren Perso zeigen. Das heißt, ja. Das klingt traurig. Also da fragst du dich, also dieses Passenger Name Record System reicht nicht aus, um zu reisen, sondern du musst da tatsächlich noch so einen Kladderadatsch machen. Also so viel zum Thema Freizügigkeit. So viel zum Thema europäische Freizügigkeit. In dem Fall gilt sie halt einfach nicht, weil Zypern natürlich nochmal so ein Sonderfall ist, weil wenn du quasi im Norden einreist, bist du nämlich illegal in Zypern. Das heißt, wenn du im Norden einreist, darfst du eigentlich nicht in den Süden Zyperns. Das heißt, wenn ich nach Kyrenia, wenn ich von Nordzypern nach Südzypern will, muss ich einen Umweg über Malta nehmen. Na, du kannst schon die Grenze übertreten, aber du darfst jetzt halt nicht, also du darfst quasi kein Hotel im Süden buchen und dann einen nördlichen Flughafen anpeilen. Okay. Das heißt, wenn du quasi, keine Ahnung, Kyrenia ist da im Norden, wenn du quasi in Kyrenia landest, ich glaube, da ist ein Flughafen, müsst ihr mal gucken. Oder in Famagusta. Famagusta ist auch keine Chance. Wenn du nach Famagusta fliegen möchtest, dürftest du danach nicht in den Süden in ein Hotel. Ist ja traurig. Und wenn du erst im Norden in ein Hotel und dann im Süden in ein Hotel? Es geht auch nicht. Also wer quasi in den nördlichen Teil einreist, gilt im südlichen Teil als illegal eingewandert. Okay. Ja. Also es ist durchaus spannend. Deshalb haben die wahrscheinlich in Nordzypern auch kein Problem mit Flüchtlingen. Weil die dann quasi nicht in der EU sind, meinst du? Weil die dann doppelt illegal wären. Wenn sie denn wenn die in die EU wollen, genau. Ja, aber von Norden kommen ja kaum... obwohl doch, müssen ja über die türkische, an der türkischen Küste entlang und dann einfach rüber machen. Von Syrien aus ist das doch eigentlich relativ naheliegend. Und vor allen Dingen, illegal mal illegal gibt ja legal. Nee. Ja doch, Minus mal Minus gibt Plus. Ja, aber es ist ja nicht Minus mal Minus. Ja doch, also illegal ist die Abwesenheit... Ja, aber es ist ja nicht multipliziert, es ist ja addiert. Illegalität multipliziert sich ja nicht. Natürlich multipliziert sich Illegalität. Nee, zweimal Minus ist nämlich weiterhin Minus. Es ist ja zweimal illegal. Die vermehrt sich. Und nicht illegal mal illegal. Die vermehrt sich, also es ist eine Multiplikation. Das summiert sich nicht was auf. Es ist eine Addition. Nee. Doch. Strafmaß addiert sich, multipliziert sich nicht. Wenn du einen umbringst, dann noch was klaust, wenn du ihn umbringst und dann noch was klaust. Verbrechen addieren sich, aber Flucht ist kein Verbrechen, mein Freund. Ja, natürlich nicht, aber in dem Fall, wenn du sagst illegal und illegal, dann ist es trotz allem additiv und nicht multiplikativ. Das glaube ich erstmal, wenn man seinen Strafrechtsprofessor erzählt. Da fragen wir doch mal Jürgen Habermas, der hat sicherlich auch da eine Meinung dazu. Der ist aber kein Strafrechtsprofessor. Das ist egal. Können wir nicht einen Wirtschaftsprofessor vielleicht fragen? Fragen wir das, Professor. Wo ist der Herr Varoufakis gerade? Keine Ahnung. Ist der Wirtschaftsprofessor? Der ist Wirtschaftsprofessor. Der hat sogar kluge Bücher über die Wirtschaft geschrieben, habe ich gehört. Na gut, dann frag ihn. Hier, deine Bühne. Er spricht Griechisch. Hallo, Janis. Illegalität multipliziert sich oder addiert die sich? Gut. Wo wir gerade so bei großen europäischen Fragen sind, demnächst ist so eine Wahl. Wenn diese Folge rauskommt, lass es mal Freitag sein. Dann sind noch 2 Tage. Das ist Bezirkswahl oder Regionalwahl? Kommunal, regional und Europa. Ich wusste bislang gar nicht, dass es sowas wie Regionalwahlen gibt. Dafür musste ich auch erst nach Baden-Württemberg ziehen. Ja gut, bei euch gibt es keine Region. Da ist gleich ganz NRW wieder dran. Nee, es gibt Regierungsbezirke, aber das sind Behörden. Jo. Fakt ist auf jeden Fall Europawahl. Was macht man denn da bitte? Wählen. Nein, ich meine, was macht man da bitte? Die Frage ist doch, wen soll man inhaltlich denn jetzt dieses Jahr wählen? Also, wenn ich mir so die Parteiprogramme anschaue und so die Visionen, die die einzelnen Parteien von Europa haben. Die haben Visionen? Ja, eben nicht. Genau, das ist das Problem. Wenn ich mir das anschaue, dann ist die eigentliche Motivation dieses Jahr, bitte wählt uns und nicht die Nazis, weil Nazis sind doof. Wenn die einzige Lösung gegen Nazis einfach nur ist, irgendwen anders zu wählen, ist das schon ganz schön dürftig. Das ist dünn. Ja. Und das ist aber leider Gottes die Realität dieses Jahr. Echt? Also hast du irgendeinen inhaltlichen Punkt, den irgendeine dieser Parteien auch nur irgendwie thematisiert? Außer AfD sind blöd. Die sind blöd. Und denen sollte man auch nicht den Teppich ausrollen. Aber das tut man ja quasi. Die CDU thematisiert, dass auch Viktor Orban blöd ist, aber nur so ein bisschen. Ja, aber was ist denn bitte die Vision der SPD? Der großen Tante SPD, der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Die SPD hat Visionen noch abgeschafft, als Helmut Schmidt Parteivorsitzender geworden ist. Also so, du darfst von denen nicht verlangen, dass sie Visionen entwickeln. Das sind Machttechniker. Was ist die Vision der Grünen? Mehr Ökologie in Europa. Ja. Was ist die Vision der FDP? Weniger Europa. Was sehr spannend ist, weil die FDP sich in einer Parteienfamilie, soweit ich das so mitbekommen habe, mit En Marche befindet. Ja, und damit haben wir folgendes Thema. Es geht mehr oder weniger um Europa. Aber mehr um mehr nicht, weil Europa ist die Antwort. Oder eben, um es mit der schlauen Elite zu sagen, euer Opa ist die Antwort. Genau. Love is the reason. Ich finde es übrigens sehr gemein, dass du... Gut, wenn du den schon machst, dann mach ihn bitte richtig. Nein, ich habe wieder vergessen, wie er funktioniert. Das war so ein... Love me for a reason. Let the reason be love. Genau. So, Europa ist die Antwort. Genau. Ich finde es aber übrigens gemein, dass du jetzt sämtliche Parteien aufgezählt hast, aber eine Partei ausgespart hast, die tatsächlich sogar 2 Visionen für Europa entwickelt hat. Ja zu Europa, nein zu Europa, die Partei? Nein. Du meinst die Linke? Nee, da bin ich, dazu möchte ich bitte nichts sagen. Ich meine hier diese... Piraten? Nein, dieses Dings da mit der Frau. Diese unbedeutende deutsche Regierungspartei. CSU? Die CDU, genau. CDU. CSU. CDU, CSU, die treten ja zusammen an. Dieses Mal, zum ersten Mal. Also die haben das mit der Einheit jetzt endlich vollzogen. Die haben eine Liste. Aha. Und die haben 2 Visionen. Die erste ist, ein Deutscher darf über Europa herrschen. Und das zweite ist, europäischer Flugzeugträger. Das hat... Und wir nennen das Ding dann auch einfach, keine Ahnung... Hindenburg. Wir brauchen noch ein griffiges Kürzel. Bismarck. Nee, wir brauchen ein griffiges Kürzel für europäische Schiffe. Ich meine, die Briten machen ja HMS, His or Her Majesty's Seaship, USS. Wie heißt es dann? Im Deutschen hieß es ja früher seiner Majestät Seeschiff, SMS. Wie machen das denn in Europa? Flugzeugträger... Machen EUS oder so? Europäisches Schlachtschiff oder so? EUSS? EUSS. Genau, wir nennen das dann zum Gedenken an die große Visionärin, die diese Idee hatte, die EUSS Annegret Kamp-Karrenbauer. Das wäre super. Ich würde es feiern. Die Nordkoreaner würden vor Angst zittern. Stell dir mal den armen kleinen Funker vor, der das melden muss. E-U-S-S-A-K-K. Nee, wenn schon Annegret Kramp-Karrenbauer. Oi, Sack! Und das würde auch garantieren, dass das ein großes, das würde auch garantieren, dass das ein großes Projekt ist, weil du für den Namen richtig viel Schiffswand brauchst. Ich finde, da könnte man auch die gute Tante Leuthäusler Schnachtenberger noch mal ausgraben. Sabine, das Schwesterschiff. Oder eben seine Öligkeit, den Baron von und zu. Mit allen Namen. Karl Theodor, Friedrich Maria, Josef, Wilhelm, Habakuk, Zephania, Haggai, Zacharia, Mariachi von Gutenberg. Genau. Mariachi? Mariachi meinst du? Nein, Mariachi. Das waren gerade die kleinen Teile der kleinen Propheten aus der Bibel. Also nee, er heißt Mariachi. Das ist quasi die Band, mit der seine Mutter irgendwie auch noch. Ich dachte, Mariachi ist irgendwie was aus dem Karneval. Nee, Mariachi ist eine Band. Okay. Das sind so die Mexikaner, glaube ich. Ja, also genau. Auf jeden Fall, Bayern ist Mexiko und dies war's schon, amigos, ne? Das ist, ja, perfekt. Ja, Fakt ist auf jeden Fall, dieses Jahr haben wir bei den Wahlen tatsächlich keine Vision, keine Programme, keine echten Ziele. Klar, wir können einen Wahl-O-Maten machen, aber ist dieses den Jahr... Den können wir jetzt auch gar nicht mehr machen, weil da hat das... wollen wir sagen, wann wir das aufgenommen haben? Ja, ne? Am Dienstag und heute hat das Verwaltungsgericht oder das Oberverwaltungsgericht Köln einer Klage stattgegeben. Das ist diskriminierend, dass man da immer nur 8 Parteien auswählen kann. Ja, dann soll man halt alle Parteien auswählen können. Ja, aber das ist, da sagt die Bundeszentrale für politische Desinformation, dass das technisch nicht so leicht umsetzbar ist. Aber jedenfalls ist der Wahl-O-Mat momentan illegal und befindet sich in der gleichen Position wie Menschen, die von Nordzypern nach Südzypern wollen. Okay. Fakt ist, es ist ziemlich simpel, dieses Tool einfach sinnvoll anzuwenden. Du wählst 8 Parteien aus, nimmst die 4 oder die 3 Parteien, die am meisten Stimmenpositionen haben, packst die anderen raus, packst 5 neue rein, vergleichst und lässt einfach nur die 3 Parteien, die immer oben sind, immer drin. Und dann weißt du am Ende, welche 3 Parteien definitiv die meisten Stimmanteile bei dir haben und den Rest kannst du halt einfach hinten runterfallen lassen, spielt ja keine Rolle. Das ist mir auch klar, das war halt nur diesem besagten Gericht nicht klar. Also wer sowas nicht hinkriegt, der kriegt auch kein Mathe-Abi hin. Das war irgendwie ein Angehöriger von irgend so einer kleinen Splitterpartei. Ja, mei, also ich meine, was kommt als nächstes, dass sich Schüler übers Mathe-Abi aufregen oder was? Das hatten wir auch schon, als du in Urlaub warst. Du hast viel verpasst. Nein, ich hab's mitbekommen. Ich saß am Strand, hab's kurz gelöst und dachte mir so, luschen! Das ist echt, das Schöne war, wobei das Schönste, was zu dem Thema passiert ist, war in der Süddeutschen Zeitung, nein, auf süddeutsche.de. Die hatten da auch darüber berichtet und so einen Kommentar gelassen, ne? Also das Mathe-Abi, alles in allem war das machbar. Und ein paar Stunden später tauchte dann ein Hinweis der Redaktion auf, dass im Originalartikel ein Rechenfehler unterlaufen sei und sie das zu entschuldigen bitten. Nein, ganz ernsthaft, das Problem, also das war ja eine Stochastikaufgabe. Das Problem war, dass es da um Glücksspiel ging und anständige deutsche Schüler haben nichts mit Glücksspiel zu tun. Stimmt, die spielen alle WoW. Genau. Oder jo. LOL. Oder LOL. Oder Dota. Genau. Genau. Nein, tatsächlich, also ich meine, Stochastik. Und ganz ernsthaft, das Problem ist doch, also irgendeine Pupsbacke hat sich auf Twitter geäußert, dass das ja eigentlich machbar ist. Und daraufhin hat ihn irgendwer angeföhnt, also ich habe es ein bisschen am Rande mitbekommen, dann löst es doch mal. Woraufhin du dir halt die Frage stellen musst, Moment mal, Schüler, du hast dich das gesamte Schuljahr mit Stochastik beschäftigt, der auf der anderen Seite möglicherweise nicht. Mhm. Also ich meine, ja, schwer ist eine Sache, aber machbar ist halt machbar. Also wenn du dich mit Stochastik beschäftigst, kriegst du es eigentlich hin. Ich meine, wir hatten in unserer Schülerzeitung mal eine interessante Stochastikaufgabe. Mhm. Und zwar Stochastik hat ja immer mit diesem 0, also 0 Punkt, also Punkt 6 heißt, du hast 60, eine 60-prozentige Wahrscheinlichkeit, genau. Und wenn du quasi, es ging in dieser Aufgabe darum, rauszufinden, mit welcher Wahrscheinlichkeit du es schaffst, in unserem Schulgebäude eine voll funktionsfähige Toilette zu finden. Okay. Du hattest zum Beispiel mit einer Punkt 6 Wahrscheinlichkeit die Chance, dass der Deckel funktioniert und die Brille völlig intakt ist. Du hattest mit einer Punkt 4 Wahrscheinlichkeit, dass die Spülung einwandfrei geht. Ja. Du hattest mit einer Punkt 3 Wahrscheinlichkeit, dass Papier in dem Papierspender ist. Du hattest mit einer Punkt 2 Wahrscheinlichkeit, dass an der Wand Schmierereien sind und die Türe funktioniert. Und dann konntest du dann am Ende ausrechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit du tatsächlich eine voll funktionsfähige Toilette findest. Ja. Ja. Also schön. So. Sehr schön. Wie bist du jetzt, wie hast du jetzt Europa in den Abort bekommen? Ja, siehst du mal. Das ist doch tatsächlich wirklich eine Frage. Also wo sind du wirfst den Parteien vor, dass sie Europa in den Abort werfen und machst genau das Gleiche. Ja, aber wo ist die große Vision? Außer sie den Gulli zu spülen. Tatsächlich, wenn ich den Wahlkampf sehe, ist es tatsächlich komplett inhaltslos. Und das Einzige, was du tatsächlich bemerkst, ist, dass die Leute sagen, ja, wählt bitte nicht die Rechten, wählt was Gescheites. Und du denkst, ja, natürlich will ich was Gescheites wählen, aber was denn? Sagt mir doch mal, was ihr wollt. Aber da sagt keiner, was sie wollen. Genau, sondern die freundliche Frau Barley kandidiert und plaudert am liebsten darüber, dass sie lieber Justizministerin geblieben wäre. Genau, das ist, was man will, nicht was sie wollen. Genau. Grammatik, aber, also deutsche Abi. Ja. Wie ließ es sich lösen? Europäische Parteienfamilien treten insgesamt an die Lösung? Entweder das oder du sagst halt einfach mal, was du willst für Europa und dann konstituieren sich vielleicht auch die Parteifamilien nochmal ein bisschen anders, weil dann tatsächlich die Frage ist, die Sozialdemokraten in Deutschland, die wollen halt eher so ein bisschen sozialen Raubbau, Neoliberalismus, sind also eigentlich eher so neoliberale Sozialdemokraten, während die französischen Sozialisten halt durchaus echte Linke sind. Genau. Die dann aber auch mit der Linken aus Deutschland eher koalieren als mit den Sozialdemokraten aus Deutschland. Und dann gibt's noch solche spannenden Sachen wie Sozialliberale. Also es wird ja immer noch so ein bisschen diskutiert, ob Margrethe Vestager, ich tue mich immer so schwer, diesen Namen auszusprechen. Ja. Die Wettbewerbskommissarin, die ist ja eine Liberale. Ja, ja, die könnte durchaus Kandidatin. Könnte ja eventuell noch, wenn es eine Pattsituation gäbe, könnte sie noch Kommissionspräsidentin werden. Vom Profil her ja durchaus sehr interessant. Dummerweise der liberalen Parteienfamilie zugehörig. Das heißt, wenn man in Deutschland möchte, dass Frau Vestager Kommissionspräsidentin wird, eventuell, dann sollte man darüber nachdenken, seine Stimme irgend so einem Callgirl von Christian Lindner zu geben. Moment. Nicola Beer heißt sie. Ja, ja, ich weiß. Diese Klimawandelleugnerin. Genau, ehemalige Generalsekretärin. Man muss sich das mal bitte vorstellen, wie ich in meiner Wahlkabine sitze und darüber nachdenke, die FDP zu wählen und mich dann spontan der Schlag trifft. Okay, also ganz ernsthaft, wir hatten vorhin das Thema Reverse Cowgirl Problematik. Das war schon sehr abstrus. Wie kommen wir jetzt von sowas Abstrusem auf FDP wählen? Das ist sowas Abstruses. Also es gibt so ein paar Regeln, so keine Ahnung. Also ich keine Nazis, keine Menschen, die Nation in Schutt und Asche legen wollen oder verkaufen wollen. Also am besten keine FDP, keine SPD und keine Nazis. Nee, das ist so das Problem. Ich habe so manchmal diesen feuchten Traum, dass Christian Lindner nur in Boxershorts vor mir steht und meint, wenn ich FDP wähle, lässt er auch die fallen. Und das ist irgendwie anhörend. Ja, das ist irgendwie, das sind so meine SM-Träume, ja. Eieiei. Wollen wir an dieser Stelle Schluss machen für heute? Nee, du wolltest noch irgendwas zum. Die Kommunalwahl war noch das Thema, die findet auch statt, aber die findet überall statt. Lass uns lieber nur kurz. Überall. Du wolltest irgendwas zur Seilbahn letztes Mal besprechen. Na, die wollen halt in Stuttgart eine Seilbahn vom Killesberg hoch auf die Waldebene bauen. Eine überspannende, meinst du quasi? Mit Zwischenstation oben am Ostendplatz. Okay, und wer will das gerade aktuell so richtig? Ich glaube, das ist sogar schon so quasi beschlossen, dass das Ding kommt. Ja. Und die SPD in Stuttgart will das sehr stark, weil... Halt! Die neue SPD! Das... Auf den Plakaten steht immer ganz groß drauf, die neue SPD. Denn die SPD hat eine schwarz-rote Kampagne in Stuttgart. Auf den schwarzen Plakaten haben sie negatives Campaigning gegen Fritzi Kuhn gemacht. Das sind die mit diesen hässlichen WhatsApp-Nachrichten, ne? Ja, dieses Herr Kuhn, waren Sie als Grüner nicht mal gegen Korruption? Und dann gibt es jetzt die rote Kampagne, wo sie quasi ihre Visionen kommunizieren. Das heißt, erst, also die SPD, die neue SPD, ja, macht eine schwarz-rote Kampagne. Das sollte mir zu denken geben. Ja, na gut, ich meine, Stuttgart wird mehr oder minder im Gemeinderat recht schwarz-grün regiert. Ja. Was aber, also grün-schwarz regiert, was aber einen ganz simplen Sinn hat. Die Grünen sind die stärkste Fraktion. Ja. Und die Grünen sind natürlich gerne bereit, mit der SPD zu koalieren und da so gemeinsam Politik anzuschieben. Wenn jetzt allerdings die SPD so bei Haushaltsfragen oder bei anderen Politikfragen sich so verhält, als wären sie Regierungspartei, und zwar die starke Regierungspartei, dann fragt man sich bei den Grünen schon durchaus so, Moment, wie sind die Stimmenverhältnisse? Wir, die Großen, ihr, die Kleinen. Und ihr wollt euch verhalten wie die Großen. Im Notfall gibt es da noch andere, mit denen können wir auch Politik machen und mit denen können wir auch Politik umsetzen und reden und so. Und dementsprechend gehen natürlich die Grünen dann hin als stärkste Fraktion und sagen, okay, SPD, euer Angebot ist echt interessant. CDU, was ist euer Angebot? Weil wir sind die, die am Ende, ja, Politik umsetzen können. Kommt da am Ende eigentlich auch irgendwie Jörg Dräger und bietet Alternativ-Tor 3 an? Nein. Definitiv nicht. Schade, dann hätte mich Kommunalpolitik vielleicht doch interessiert. Nee, ja, Tor 3 ist dann quasi Söss, Linke plus, also dieses... Also der Zonk. Dieses ganze Gebimsel links, um irgendwie eine Fraktion zusammenzubinden. Was ja interessant ist, das kann man ja auch mal erzählen, und zwar, Stuttgart hatte ja bei der letzten Wahl, ich glaube, 12 Listen. Und von den 12 Listen sind 11 Listen tatsächlich jetzt im Gemeinderat vertreten. Ja. Die einzige Liste, die es nicht geschafft hat, ins Parlament einzuziehen, waren die Nazis. Ist die NPD. Die AfD hat es geschafft. Also wir ganz rechts haben wir weggekriegt, aber... Aber die Nazis sind trotzdem drin. Genau. Also ein bisschen... wobei auch die haben sich teilweise dann schon selbst zerlegt, verabschiedet. Und ich glaube, so schlimm ist der Herr Fichtner auch schon gar nicht mehr... in Richtung AfD, dass man sagen kann, der ist ganz, ganz ultra recht. Okay. Wobei der ja, obwohl, nee, der ist ja im Landtag. Genau. Ich hab keine Ahnung. Fichtner ist im Landtag. Aber dieses AfD-Gebimsel im Gemeinderat hat sich auch teilweise irgendwie. Okay. So. Ja, ich war sehr dankbar. Ich habe entdeckt, es gibt jetzt auch Wahlomaten für Kommunalwahlen. Die werden nicht von der Bundeszentrale gemacht, aber von den Lokalzeitungen. Das hat mir schon sehr geholfen, weil ich da, gestern sind meine Wahlunterlagen gekommen, das fand ich, das wäre vielleicht auch was Leute dazu motivieren würde, zur Europawahl zu gehen, schickt denen den Wahlzettel nach Hause, wie es bei der Kommunalwahl auch macht. Ja, ich glaube, da stecken so 2-3 Schwierigkeiten dahinter. Übrigens, da können wir noch ganz kurz als Rausschmeißer drüber sprechen. Ich glaube, heute machen wir nicht so viel Hausmeister, das machen wir in der kurzen nachher. Das eigentlich Interessante ist, in der Zwischenzeit, wie hältst du es mit der Briefwahl? Ich halte es für eine ganz schlimme Unsitte in der Zwischenzeit, auch übrigens von den Grünen, die da ganz stark dafür geworben haben, diese Briefwahl so voranzutreiben. Ich halte das für ein absolut schwachsinniges, undemokratisches Verhalten. Darf man Wahlunterlagen fotografieren? Solange keine Kreuzchen drauf sind? Um diesen Menschen mal bewusst zu machen, womit man sich hier zur Kommunalwahl rumärgern muss. Das ist ein... Diese Wahlunterlagen darfst du natürlich selbst... Vielleicht sollten wir das als Foto für diese Folge nehmen, um mal zu zeigen, was man hier für einen Mordstrom für die Kommunalwahl ausfüllen muss. Ja, das darfst du gerne knipsen, dann zeigen wir das. Und zwar folgendes Problem, wenn du Briefwahl heutzutage immer noch so richtig vorantreibst, hast du halt das Problem, so ein Brief, der da verschickt wird, da weißt du halt nicht, wer das Ding gewählt hat. Ja. Da kann nämlich auch der Vater einfach mal hingehen und sagen, Sohnemann, Frau, Tochter, wir wählen alle CDU. Oder, keine Ahnung, FDP, wir wollen das Land verkaufen. Ja. So. Ja. Und dann hast du das Problem, der Patriarch, der daheim sitzt und sagt, wir wählen schwarz, ja, der drischt halt mal kurz seinen Sohn, seine Tochter und seine Frau, füllt vier Briefwahlzettel aus, schickt die alle schön ab und am Ende hast du 4 Stimmen CDU. Ich behaupte, dass das ein zu vernachlässigendes Problem mittlerweile ist. Man sollte den Leuten ein gewisses Grundvertrauen entgegenbringen. Und ich war Zivi. Ich habe die alten Leute lieber ins Wahllokal geschoben, als für sie das Kreuz zu machen. Auch wenn ich wusste, die 3 Nazis, die nachher in der Urne liegen, die liegen auch oben auf meiner Station. So ist das. Ja, ansonsten, bevor sie in ihre eigene Urne kommen. Ja, aber ansonsten, das Problem habe ich weniger mit Briefwahl, weil das könnte man durch ein Verfahrensding natürlich noch beheben. Du hast ja immer die Möglichkeit, deine Briefwahlunterlagen abzuholen, dein Kreuzchen direkt vor Ort zu machen. Die haben da ja, aber das ist ja wiederum direkte Wahl. Die haben, ja, das ist halt nur ein paar Tage vorher. Die Briefwahlunterlagen, Briefwahl ist ja im Prinzip für Menschen, die zu der Zeit im Urlaub sind. Genau, aber es, in der Zwischenzeit nimmt es Überhand und man sagt, liebe Leute, macht Briefwahl, bevor ihr gar keine Lust habt, am Sonntag hinzugehen. Das finde ich durchaus, das finde ich berechtigt, um die Wahlbeteiligung hoch zu pushen, finde ich das gar nicht so schlimm. Mein Problem damit ist, du hast letzten Endes hast du eine Art von Informationsdefizit, wenn du deine Stimme 2 Wochen vorher abgibst. Ja, stell dir mal gewisse arme Menschen aus unserem Nachbarland vor, die vielleicht letzte Woche schon für die Europawahl gestimmt haben. Ja gut, aber die sitzen jetzt auf Ibiza. Genau, wenn sie hier einen Ibiza-Urlaub angetreten haben und sich gedacht haben, ach du Scheiße, ich hätte doch den da wählen sollen. Genau, die essen jetzt auf Ibiza russischen Zupfkuchen. Genau. Mit gutem Mehl. Genau. Mehr wollen wir dazu, glaube ich, auch gar nicht sagen. Oder? Nein, ich glaube, Hausmeister müssen wir dieses Mal nicht, die Elite-Podcast auf Twitter, Facebook, Instagram und überall, ja, und bitte schreibt uns auf Instagram nicht an und wollt von uns ein Foto, weil... Wir haben heute leider kein Foto für euch. Genau, also das ist irgendwie so eine unsägliche Sitte geworden. Und ich fand's witzig. Genau. Ja, aber es ist irgendwie, ja, du schreibst den ja nicht, ich muss den antworten. Ich fand's trotzdem witzig, da verirre ich mich aus Versehen mal in unseren Instagram-Account und lese solchen Scheiß. Ja, ich denke mir so, was, hä, wer, warum, was, irgendwer hat uns getrollt und ja, es ist nicht lustig, weil, oder die Leute haben tatsächlich uns gehört und dachten sich, so, dann frage ich mal nach einem Foto, dann kann ich nämlich von denen ein Foto, apropos Foto, die Aktion läuft natürlich noch, wie sieht die Elite aus, macht zeichnet was oder... Macht ein Avatar-Bildchen und gebt uns einen Hinweis, mit welchem Avatar-Generator ihr das gemacht habt. Erfreut uns. Ist das toll. Nächste Folge könnten wir es dann mal in Angriff nehmen. Genau, wir können ja kurz in der nächsten Sonderfolge nochmal uns kurz bedanken. Ja, klar, genau. Ja. Das können wir auf jeden Fall machen. In diesem Sinne. Ja, eins haben wir noch. Wenn ihr irgendwie Laune habt und im Notfall ein Festzelt oder auch eine Küche oder ein Garten oder ein Wohnzimmer und euch 2 so alberne Kasper einladen wollt. Heute waren wir übrigens nicht albern. Heute waren wir relativ seriös, außer dieser komische Schrödingers Schwuchtel. Schrödingers Schwuchtel. Ansonsten war das relativ seriös heute. Relativ. Also wir waren nicht so witzig. Wir waren kein richtiger alberner Haufen. Genau, wir sind nicht albern. Genau. In diesem Sinne, tschüss. Ciao.